Heute bringen wir wieder Kostbares aus unserem Archiv. Einen Klassiker der Kriminalliteratur, Gaslicht von Patrick Hamilton. Das Stück, 1939 in London uraufgeführt, hat seinen Autor weltberühmt gemacht. Regisseur Klaus Gmeiner hat diesen Meilenstein des Genres Psychothriller 1975 mit Isolde Stiegler, Dietmar Schönherr, Gustl Beyerhammer und Biggi Fischer als Hörspiel realisiert. Das Feuer im Kamin geht aus. Willst du nicht läuten, Bella? Kohlen nachschütten, Jack. Das kann ich doch selbst. Was soll das heißen? Elisabeth ist unten beim Waffelmann. Ich bat sie, uns einige Waffeln zu holen. Zum Tee. Sei so gut und läute. Kohlen aufschütten ist ja keine schwierige Arbeit. Das tue ich gern. Wenn Elisabeth unten ist, kannst du dem Mädchen läuten, nicht wahr? Also läute. Das ist doch nicht nötig, Jack. Willst du nicht gehorchen? Aber... Was glaubst du, wozu man Dienstboten hat? Antworte! Was meinst du, wozu Dienstboten da sind? Um uns zu bedienen. Richtig. Also warum willst du... Ich finde, man sollte auf Dienstboten Rücksicht nehmen. Merkwürdige Begriffe. Du redest, als ob Arbeit eine Gefälligkeit sei. Meine Rücksicht auf Elisabeth beläuft sich im Jahr auf 16 Pfund bei voller Verpflegung und freiem Logis und bei Nancy auf 10 Pfund. Wenn das nicht die höchste, zartfühlendste Rücksicht ist, weiß ich nicht, was du unter Rücksicht verstehst. Vielleicht hast du recht. Nicht nur vielleicht, sondern bestimmt. Was ist für Wetter? Noch Nebel? Du willst doch bei dem scheußlichen Wetter nicht ausgehen. Wenn es nach dem Tee nicht schlimmer ist? Herein. Mir war, als hätten Sie geläutet. Nun, meine Liebe, willst du nicht sagen, warum du geläutet hast? Wenn Sie vielleicht etwas Kohle aufschütten möchten. Bitte, Ma'am. Zünden Sie auch das Gas an, Nancy. Schrecklich, wie früh es schon dunkel wird. Ja, schrecklich, gnädiger Herr. Dieser Nebel, einfach schauderhaft. Schauderhaft, Sie sagen es, gnädiger Herr. Sie sehen heute wieder mal unverschämt hübsch aus, Nancy. Weder hübsch noch unverschämt, gnädiger Herr. Wieder irgendwo ein Männerherz gebrochen? Nicht, dass ich wüsste, gnädiger Herr. Ich breche keine Herzen. Na, man braucht sie nur anzusehen, Nancy. Dieser rosige Teint. Möchte bloß wissen, was für Schönheitsmittelchen Sie anwenden. Alles Natur, gnädiger Herr. Möchten Sie meiner Frau nicht vielleicht verraten, woher Sie Ihre Hautcreme beziehen? Mit dem größten Vergnügen, gnädiger Damit sie Herr. Endlich diese erschreckende Blässe los wird. Wünschen Sie sonst noch etwas? Nicht, dass ich wüsste, Fräulein Nancy. Höchstens meinen Tee. Kommt zugleich, gnädiger Herr. Wie du mich vor dem Mädchen herabsetzt, vor dieser Person, merkst du nicht, wie du mich demütigst? Ist doch dein System, Dienstboten als gleichberechtigt zu behandeln? Wenn du mit ihr auf solche Weise redest, dann bestärkst du sie in den Unverschämtheiten, die sie sich gegen mich herausnimmt. Was nimmt sie sich heraus? Wenn sie mich sieht, lacht sie über mich. Anfangs hat sie mich nur hinter meinem Rücken ausgelacht. Hinter deinem Rücken? Hast du deine Augen hinten? Da siehst du, wie unklar, fast möchte ich sagen, wie verworren dein Denken schon ist. Du suchst hinter allem etwas. Lass das gefälligst, das passt mir nicht, schon lange nicht. Sie lacht mir ins Gesicht, ganz offen. Dann lache auch. Kannst du nicht mehr lachen, Bella? Vergnügt sein. Wie gerne. Ich hätte etwas für dich. Wenn dich das nicht vergnügt macht, weiß ich nicht, was dir noch helfen kann. Was denn? Edwin Booth gastiert in London. Was meinst du? Du nimmst mich mit ins Theater. Möchtest du ihn lieber in einem Lustspiel sehen oder in etwas Ernstem? Wie du willst, lieber. Dafür ist es zu spät. Ich habe heute keine Zeit. Morgen Tartüffe. Übermorgen Hamlet. Also, wofür entscheidest du dich? Lachen oder weinen? Lachen, lachen, lachen. Endlich wieder einmal lachen, Jack. Lieber, wie bist du nur so plötzlich auf die Idee gekommen? Ich dachte mir, es würde dir gut tun, auf einige Stunden aus dem gewohnten Einerlei herauszukommen. Oh, und wie mir das gut tut. Jack, mehr brauche ich nicht. Du wirst sehen, wie es gleich besser geht mit mir. Das will ich hoffen, mein liebes Kind. In der letzten Zeit, nicht wahr, war es doch schon bedeutend besser. In den allerletzten Tagen. Und weißt du, warum es mir besser geht? Weil du lieb zu mir bist. Gestern Abend, Jake, wie du mir vorgelesen hast. Ich habe die Nacht so tief und ruhig geschlafen. Das kommt von der Medizin, die ich dir gegeben habe. Nein. Wenn ich merke, du willst mir eine Freude machen, dann brauche ich keine Medizin mehr, Jack. Hast du sie nicht genommen? Oh, doch, viermal täglich, ganz gewissenhaft. Dir zuliebe. Sonst würde ich sie am liebsten wegschütten. Dass du dich nicht unterstehst. Jack! Verzeihung, der Tee. Nancy, wir trinken den Tee heute hier. Decken Sie bitte den Tisch. Wie Sie wünschen, Madam. Nehmen Sie bitte ein frisches Tischtuch. Bitte sehr. Sagen Sie, Nancy, wenn Sie ins Theater eingeladen wären und Sie hätten die Wahl zwischen einem Trauerspiel und einem Lustspiel, was wäre Ihnen lieber? Mir? Das Lustspiel, Madam. Ich gehe morgen mit Mr. Manningham ins Theater zu einem Lustspiel. So. Ja. Viel Vergnügen. Die Waffeln kommen sofort. Hast du gesehen, wie ich deinen guten Rat befolgt habe? Lache über sie, hast du gesagt, und das tue ich. Und sie zerspringt vor Wut, weil ich mit dir ins Theater gehen darf. Sie hat über mich gelacht, als ich geweint habe. Aber jetzt lache ich über sie. Wirst du heute noch die Plätze besorgen? Es wird sicher rasch ausverkauft sein. Wie ich mich auf morgen Abend freue, Jack. Na, wenn das so auf dich wirkt, können wir uns das Vergnügen ja öfter leisten. Komm! Trink deinen Tee, er wird sonst kalt. Ich weiß nicht... Was ist denn? Ich weiß nicht, ob ich richtig sehe. Bella! Jack! Was hast du? Was fehlt dir? Das weißt du wohl am besten, was wieder einmal fehlt. Nein! Es ist etwas verschwunden. Ich will nicht hinsehen. Tu es sofort wieder hin, wo es hingehört. Es ist die letzte Chance für dich. Wenn es in 2 Minuten wieder an Ort und Stelle ist, lasse ich Gnade für recht ergehen und tue, als sei nichts geschehen. Jack, sage mir, was du vermisst. Ich weiß von nichts. Ich versichere es dir. Komm, trink deinen Tee, alles ist da. Halte mich nicht zum Narren. Es ist etwas verschwunden. An der Wand hinter dir. Das Bild. Das Bild ist nicht da. Wer hat das nun wieder heruntergenommen? Ja, das möchte ich auch wissen. Ich weiß es wirklich nicht. Schluss mit dem Unfug! Hole es sofort von da, wo du es versteckt hast, und hänge es an seinen Platz. Ich habe es nicht versteckt. Ich weiß nicht, wo es ist. Und du bildest dir ein, dass ich auf einen so plumpen Schwindel hereinfalle? Ich war es nicht! Es muss jemand anders gewesen sein. Ich bin doch nicht wahnsinnig! Das werden wir gleich festgestellt haben. Bitte nicht klingeln, Jack! Ich bitte dich inständig, zieh nicht die Dienstboten in diese Sache hinein. Wir wollen es in Ruhe unter uns besprechen. Ich habe es nicht getan, Jack. Setz dich dort hin. Muss denn alles wieder von neuem anfangen? Nimm dich gefällig zusammen. Herein. Sie haben geklingelt. Kommen Sie bitte herein, Elisabeth. So. Jetzt schauen Sie sich bitte genau um. Also, was fällt Ihnen auf? Nichts, Mr. Manningham. Höchstens, dass das Bild von der Wand genommen ist. Ganz recht, das Bild ist von der Wand genommen. War das Bild noch da, als Sie heute früh abgestaubt haben? Ja, Mr. Manningham. Haben Sie das Bild abgenommen und weggetan? Aber nein, wie käme ich denn dazu? Eben. Wollen Sie bitte so gut sein und an meinen Schreibtisch treten? Bitte sehr. Sehen Sie die Bibel, die dort liegt? Küssen Sie die Bibel zum Zeichen, dass Sie vor Gott und den Menschen die lautere Wahrheit gesprochen haben. Ja, aber... Nun? Haben Sie gelogen? Nein. Aber die gnädige Frau war es nicht, Mr. Manningham. Nicht? Wer war denn sonst in diesem Zimmer? Kein Mensch, außer Nancy und mir. Dann verdächtigen Sie also Nancy. Nein, Mr. Manningham. Schicken Sie Nancy herein. Jawohl, Mr. Manningham. Ich flehe dich an. Verschone mich mit dieser Person. Meinethalb gestehe ich, was du nur willst. Mäßige dich, bitte. Ich bitte dich, sag ihr nichts. So, das arme Mädchen soll also nicht die Möglichkeit haben, sich zu rechtfertigen. Bitte. Sie wünschen, gnädiger Herr? Sehen Sie, dass dort das Bild fehlt? Ich finde es geradezu komisch. Halten Sie Ihre vorwitzige Zunge im Zaum und antworten Sie klar und deutlich. Haben Sie das Bild weggenommen oder nicht? Was soll ich mit einem Bild anfangen? Gehen Sie dort zu der Bibel an meinem Pult. Küssen Sie sie und schwören Sie bei Gott dem Allmächtigen, dass Sie nichts dergleichen getan haben. Von mir aus. Ich küsse sonst lieber etwas anderes, gnädiger Herr. Sie können gehen. Küss die Hand, gnädiger Herr. So, ein lückenloser Beweis. Gib mir die Bibel. Ich werde sie küssen. Hast du gesehen? Ich habe die Bibel geküsst. Ich schwöre bei Gott, dem Allmächtigen. Versündige dich nicht. Du bist dabei, einen Meineid zu leisten. Dass ich dieses Bild nicht angerührt habe. Dann ist es also soweit. Du weißt nicht mehr, was du tust. Es tut mir leid, aber es ist die gleiche Geschichte wie bei deiner unglücklichen Mutter. Sei still. Ich bitte dich. Du hast versprochen, mir nie mehr die Krankheit meiner armen Mutter vorzuhalten. Solange mir dein Verhalten keinen Anlass dazu gibt. Bella, du hast mir versprochen, du würdest dich zusammennehmen, damit nichts derartiges mehr passiert. Ich weiß doch nichts davon. Ich kann nichts dafür. Umso schlimmer. Wenn es so ist, kann ich die Verantwortung nicht länger allein tragen. Jack! Du willst mich doch nicht jetzt... Ich will nicht, nein. Ich tue es nur, wenn du mich dazu zwingst. Übrigens ist das die Sache des Arztes. Der soll entscheiden. Wenn ich das Bild heruntergenommen habe, Jack, dann muss es unbewusst geschehen sein. Gegen meinen Willen. Es ist nicht das erste Mal. Ich schwöre dir, ich habe es nicht mit Absicht getan. Jack, warum sollte ich denn ein Bild von der Wand nehmen? So etwas Sinnloses. Du hast noch ganz andere Dinge getan. Ich weiß, ich weiß. Deine Schlüssel, deine Ringe. Sogar mein Taschentuch. Ich weiß, ich weiß. Wenn du es weißt, warum tust du es dann? Aber ich weiß es doch erst hinterher, wenn du es mir sagst. Wenn du die Sachen bei mir findest, in meiner Schublade, unter meinem Kopfkissen. Ich gebe mir bei Gott die allergrößte Mühe, mich zu erinnern. Aber ich weiß nicht einmal, wann ich es getan haben könnte. Ein schwerer Fall. Meinst du wirklich, dass ich krank bin? Das steht wohl außer Zweifel. Verstehe nicht, dass du überhaupt fragen kannst. Sage selbst, was soll ich mit dir anfangen? Du sollst Geduld mit mir haben. Schön. Dann wollen wir also jetzt darüber nachdenken, wo das verschwundene Bild sein könnte. Was meinst du? Hast du irgendeine Ahnung, Bella? Ja. Ich vermute, es wird hinter dem Buffet stecken. Willst du vielleicht so gut sein und nachsehen? Ja. Ja. Da ist es. Du hast also gewusst, wo das Bild ist. Folglich nein, hast... Nein, nein, nein. Ich habe es nur vermutet. Ich habe es angenommen. Eine sehr merkwürdige Vermutung. Gar nicht merkwürdig. Es hat sich die anderen beiden Male doch auch dort gefunden. Ich habe es wirklich nicht gewusst. Komm, trink deinen Tee. Er ist schon ganz kalt. Wo nur Elisabeth mit den Waffeln... Danke, ich habe genug. Du weißt nicht, wie das an meine Nerven reißt. Geh jetzt ein bisschen an die frische Luft. Darf ich dich ein Stück begleiten, Jack? Sei doch nicht unvernünftig. Der Nebel ist Gift für dich. Ich gebe dir einen guten Rat, mein Kind. Geh in dein Zimmer und ruhe dich im Dunkeln aus, bis ich wiederkomme. Nicht auf mein Zimmer. Jack, ich bitte dich, schick mich um Gottes Willen nicht auf mein Zimmer. Wie du mir nur immer die Worte im Mund herumdrehst, habe ich dich vielleicht auf dein Zimmer geschickt? Du kannst tun und lassen, was du willst. Ich gebe dir nur den guten Rat, geh in dein Zimmer. Ich mache noch einen kurzen Spaziergang. Immer nach diesen entsetzlichen Auftritten lässt du mich allein. Jack. Ich hätte ohne dies nach dem Tee gehen müssen. Auf die paar Minuten kommt es nicht an. Also adieu. Bin bald wieder zurück. Ich könnte übrigens nebenan die Kolonialwarenrechnung bezahlen. Ist dir doch recht. Ja, lieber. Dann ist das erledigt. Wo hast du sie denn? Oben auf dem Schreibtisch. Unbezahlte Rechnungen sind mir ein Dorn im Auge. Wo ist sie denn? In einer der Schubladen? Nein, oben auf. Ich habe sie nach Tisch dort hingelegt. Na also, werden wir sie eben suchen, liebes Kind. Wird sie schon finden. Vielleicht ist sie hinten hinuntergerutscht. Aber wo suchst du denn? Auf den Schreibtisch habe ich sie gelegt. Na, bist du sicher? Außer Briefpapier und Umschlägen sehe ich nichts. Jack, ich weiß, dass ich sie hingelegt habe. Wenn sie da ist, wird sie sich finden. Wenn sie nicht da ist, hast du sie aber nicht hingelegt. Du wirst doch nicht mehr auf. Sie sei verschwunden. Nur Ruhe. Hier habe ich sie hingelegt. Wenn sie heruntergefallen ist, dann muss sie auf dem Boden liegen. Verschwunden. Ich bitte dich, Jack. Unheimlich. Was du mir nicht alles antust. Ich tu dir nichts an. Ich habe sie hierher gelegt. Ich weiß es genau. Ich habe es mir gemerkt. Mein Gedächtnis spielt mir keinen Streich. Aber du mir. Das ist doch eine Verschwörung. Beherrsche dich. Um uns auseinanderzubringen. Willst du dich zusammennehmen? Irgendjemand will Unfrieden stiften zwischen uns. Glatter Verfolgungswahn. Nein! Wenn du noch einen Ton von dir gibst, schlage ich dich nieder, verstanden? Dann kannst du 8 Tage in deinem Zimmer im Dunkeln bleiben. Du hast versprochen, du willst Geduld mit mir haben. Meine Geduld ist erschöpft. Ich war bis jetzt viel zu nachsichtig mit dir. Von heute an werde ich andere Seiten aufziehen. Allmächtiger Gott, steh mir bei. Hilf du mir. Das würde ich sehr begrüßen, wenn Gott dir endlich zu einem klaren Verstand verhelfen möchte. Pass auf, was ich dir sage. Um 10 Uhr bin ich wieder hier. Bis dahin schaffst du die Rechnung zur Stelle und gestehst, dass du sie aus purer Bosheit versteckt hast. Das ist nicht wahr. Ich weiß von nichts. Kann sein. Aber dann gehörst du in eine Anstalt. Ich habe mich vorsorglich bereits mit deinem Arzt in Verbindung gesetzt. Er wird nach allem, was vorgefallen ist, die Diagnose stellen und das Nötige veranlassen. Adieu. Jack! Jack! Allmächtiger Gott, erbarme dich meiner. Madame, um Gottes Willen, was haben Sie denn? Nichts, lassen Sie mich. Was ist jemand für Sie da? Wer? Besuch, ein Herr. Ich kann jetzt keinen Menschen sehen. Er muss Sie unbedingt sprechen. Sagen Sie ihm, mein Mann ist ausgegangen. Er will Sie sprechen. Mich? Nein. Er soll ein andermal kommen. Bitte. Es ist ein reizender Herr. Der wird Sie schon auf andere Gedanken bringen. Mein Herr, die gnädige Frau lässt bitten. Was fällt Ihnen ein? Sie überrumpeln mich. Hat denn die Folter kein Ende? Folter ist seit Jahrhunderten abgeschafft, liebe Mrs. Manningham. Herzlichen Dank, Elisabeth. Gern geschehen. Recht guten Abend, meine liebe Mrs. Manningham. Wie heißen Sie doch mit Ihrem Mädchennamen? Bella Reut, aber was soll denn? Meine liebe, sehr verehrte Frau Bella. Es tut mir leid. Dass ich nicht schon früher gekommen bin. Das wäre allerdings im höchsten Maße wünschenswert gewesen, aber... Ich bedauere, mein Herr. Mein Mann ist leider nicht da. Gott sei Dank, ich lege auf seine Anwesenheit nicht den geringsten Wert. Ich habe lange genug auf seine Abwesenheit gewartet. Gestatten Sie, dass ich ablege? Verzeihung. Danke. Darf ich Platz nehmen? Danke. Aber Sie müssen sich natürlich auch setzen, das wird so ungemütlich. Haben Sie geweint? Was wollen Sie von mir? Hat mein Mann Sie geschickt? Sind Sie... Sie sind also die nette, freundliche Dame, die mit aller Gewalt den Verstand verlieren soll? Wie kommen Sie dazu, so etwas zu behaupten? Sie werden alles, was Sie nur wollen, erfahren und noch einiges dazu. Es ist mein Wunsch, Ihnen zu helfen. Ja, aber wer sind Sie denn? Sind Sie Arzt? Ganz daneben geraten. Ich bin ein simpler Polizeidetektiv. Detektiv? Sollen Sie mich beobachten? Das ist Sache der Privatdetektive. Mit sowas habe ich mich nie abgegeben. Außerdem bin ich schon seit einigen Jahren in Pension. Aber immerhin habe ich mir genug detektivische Fähigkeiten bewahrt, um zu sehen, dass Sie bei Ihrem Tee gestört worden sind. Trinken Sie ruhig weiter. Wenn Sie besonders nett sein wollen, geben Sie mir auch ein Tässchen, ja? Gern. Aber sagen Sie mir wenigstens Ihren Namen. Meinen Namen? Und mein Name ist Ihnen wohl bekannt. Oder sollten Sie nie von dem Sergeant Ruff von Scotland Yard gehört haben, dessen glückliche Hand den Hund von Camberwell zur Strecke gebracht hat? Sie sehen in mir einen Mann, in dem die alte Leidenschaft des Vollblutkriminalisten trotz Pensionierung nicht völlig erkaltet ist. Aber der Tee ist kalt, fürchte ich. Macht nichts. Ich bin nicht verwöhnt als alter Junggeselle. Wie lange sind Sie übrigens verheiratet? 4 Jahre, Mr. Ruff. So lang schon? Waren Sie während der ganzen Zeit in London? Nein. Erst in Belgien, dann in Yorkshire. Vor 6 Monaten hat mein Mann dieses Haus gekauft. Und wo wohnen Sie? Och, hier in der Nähe. Sagen Sie, gefällt Ihrem Mann das Haus so gut? Ich weiß es nicht. Ist er nicht oft zu Hause? Er hat viel geschäftlich zu tun in der Stadt, glaube ich. So, so, geschäftlich. Und abends? Da geht er meistens in seinen Club, glaube ich. So, so. Glauben Sie. Haben Sie sich eigentlich schon einmal das ganze Haus von oben bis unten genau angesehen? Ja. Alle Räume? Ja. Das heißt, außer dem obersten Stockwerk. Da habe ich ja auch nichts verloren. Warum fragen Sie, Herr Inspektor? Ist vielleicht irgendetwas nicht in Ordnung? Darf ich um ein Stück Zucker bitten? Bitte. Danke sehr. Wissen Sie, dass es in Ihrem Hause eine Stelle gibt, die nicht dicht hält? Wieso? Wie kommen Sie darauf? Ja, weil es durchsickert. Bis in meine Wohnung. Sie haben ein Mädchen namens Nancy Pierce. Ja. Und? Ja, und diese Nancy ist einem jungen Mann namens Pooker zärtlich zugetan. Und dieser Charles Pooker ist zufällig mein Diener. Und? Infolgedessen geschieht in Ihrem Hause nichts, was mein guter Pooker nicht sofort in allen Einzelheiten erfährt. Also Nancy, was hat sie Ihrem Diener erzählt? Ich bitte, glauben Sie ihr kein Wort. Es ist alles Verleumdung. Wenn sie nicht geklatscht hätte, stände ich heute Abend nicht hier. Und das wäre aus mehrfachen Gründen sehr zu bedauern. Aus welchen Gründen? Noch eine Tasse Tee, wenn ich bitten darf. Bitte. Danke. Und in dem obersten Stockwerk waren Sie noch nie. Warum? Mein Mann hat es verboten. Außerdem ist es abgesperrt. Nicht nur für mich, für jedermann. Merkwürdig. Seit wir hier wohnen, geschehen Dinge... Zum Verrücktwerden, was? Weiß Gott. Ich bin nahe dran, vor Angst und Entsetzen verrückt zu werden. Das Haus war mir von Anfang an grauenhaft. Das kann ich verstehen. Wenn jemand nicht von Natur melancholisch ist, hier kann es werden. Dieses Drückende. Das obere Stockwerk. Ja, damit hat es angefangen. Bitte erzählen Sie mir alles, was Sie von der Wohnung dort oben über Ihrem Schlafzimmer wissen. Wenn ich abends allein in meinem Schlafzimmer bin, habe ich das deutliche Gefühl, dass über meinem Kopf jemand umhergeht. Haben Sie je Ihrem Mann etwas davon gesagt? Das sind ja Wahnvorstellungen, würde er gesagt haben. Halluzinationen. Ihr Mann hat den Schlüssel. Haben Sie nie daran gedacht, dass vielleicht Ihr Mann da oben herumgeistert? Doch. Wieso? Wie kamen Sie auf den Gedanken? Wieso? Sie haben eben selbst die Vermutung geäußert. Ja, aber ich wüsste gern, wie Sie zu der gleichen Vermutung gekommen sind. Also, gut, es ist keine Vermutung, ich weiß es. Dass er es ist, der dort oben herumstreicht. Ja, ich weiß nicht, wie er hinaufkommt. Er geht nicht über die Treppe, denn dann müsste er ja hier durch die Wohnung. Dann würde ich ihn sehen. Ich weiß nur, dass er jeden Abend, wenn er das Haus verlässt, wieder zurückkommt. Ich höre, wie die Haustür ins Schloss fällt. Ich sehe ihn aus dem Haus herauskommen. Er biegt um die Ecke. Ich kann es von hier aus beobachten. Manchmal sieht er herauf, aber er sieht mich nicht. Und dann? Ich sehe auf die Uhr. Kaum 10 Minuten verstreichen. Ich gehe hinauf in mein Schlafzimmer und schon beginnt der Spuk über mir. Wie kamen Sie zu Ihrer absoluten Gewissheit, dass gerade er oben sein Wesen treibt? Das Licht. Wissen Sie, das Gaslicht? Die Gaslampen, die hier brennen? Ja. Jetzt brennen sie voll. Aber wenn irgendwo im Haus eine Flamme mehr als gewöhnlich angesteckt wird, dann brennen die Lichter hier schwächer. Und ebenso in der ganzen Wohnung. Ja, ja. Das kommt von dem mangelnden Druck in den Röhren. Mangelnder Druck kann ja vorkommen. Aber als es mit unheimlicher Pünktlichkeit immer wieder kam, ging es mir auf die Nerven. Ich ging in der ganzen Wohnung herum. In Souterrain. Ich sah überall nach, ob irgendwo ein Licht mehr brannte als sonst. Und? Es brannte kein Licht. Soweit habe ich meinen Verstand doch noch beisammen, um aus dieser Beobachtung den einzig möglichen Schluss zu ziehen. Es kann niemand anders sein als er. Ich weiß nicht, warum er es tut, aber er geht über meinem Kopf hin und her, immerzu. Bald schnell, bald langsam. Und ich liege auf meinem Bett und werde wahnsinnig vor Entsetzen. Plötzlich beginnen die Lampen heller zu leuchten, werden hell, so wie jetzt. 10 Minuten danach höre ich seinen Schlüssel im Schloss. Die Haustür geht, er kommt die Treppe herauf. Mein Kompliment. Sie hätten Kriminalpolizist werden sollen. Ihre Beobachtungen und die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind logisch, absolut stichhaltig. Sagen Sie mir, ob diese Wahrnehmungen der einzige Grund war, dass Sie anfingen, an Ihrem gesunden Menschenverstand zu zweifeln. Ich bitte Sie, lassen Sie mich. Ich kann nicht darüber sprechen. Sie können, verschweigen Sie nicht, Sie können mir getrost alles anvertrauen. Mein Gedächtnis spielt mir seit einiger Zeit so merkwürdige Streiche. Zum Beispiel? Er gibt mir Sachen zum Aufbewahren und wenn er danach fragt, sind sie weg. Spurlos verschwunden. Sie sollten sehen, wie er dann tobt und rasend die Wohnung absucht, bis er sie endlich in meinem Nähkörbchen findet. Oder unter meiner Matratze im Kopfkissenüberzug, was weiß ich. Ich kann mich an nichts erinnern. Mein Gedächtnis ist leer. Ich werde rasend. Ich bin krank. Und dann diese entsetzliche Geschichte mit meinem Hündchen. Was war mit dem? Die Pfote war ihm eines Tages mit einer Schere zerschnitten. Jack bewies mir, dass ich es getan habe. Ich hatte die gute Carrie so abscheulich misshandelt. Im Dämmerzustand. Seit der Zeit darf ich das Hündchen nicht mehr sehen. Es ist jetzt im Souterrain. Das arme Tierchen. Das arme Tierchen. Meine liebe Bella Reuth, ich habe den sehr bestimmten Eindruck, dass Ihnen eine kleine Medizin sehr gut tun würde. Hören Sie bitte von Arzneien auf. Mir genügt die, die mir mein Mann gebracht hat. Ach, Ihr Mann hat Ihnen äußerst Zeug. Dort auf dem Kasten hilft alles nichts. Diese Arznei hat Ihnen... Naja, meine Arznei hilft. Die hat schon in tausenden von Fällen geholfen. Ich nehme sie selbst. Beseitigt Angstzustände, Melancholie und verleiht Gemütsruhe, Heiterkeit und Selbstvertrauen. So etwas gibt es gar nicht. Das Sie werden ja sehen. Hier, Whisky. Echt. Direkt aus Schottland. Haben Sie zufällig 2 Gläser zur Hand, sonst nehmen wir unsere Tassen. Ich kann keinen Alkohol vertragen. Trinken Sie nur. Beim ersten Schluck schwindet Ihre Angst, beim zweiten kehrt Ihr Selbstvertrauen zurück. Zum Wohle. Sagen Sie, haben Sie jemals von der Droschkenkutscher-Tante gehört? Droschkenkutscher-Tante? Wer ist das? Das ist mein Original. Hier aus der Gegend? Ja, aus der nächsten Umgebung. Sie hieß Alice Barlow und hier im Viertel hieß sie Droschkenkutscher-Tante. Die Droschkenkutscher waren nämlich ihr Steckenpferd. Sie hat sie mit Regenmänteln und Decken versehen. Die Leute taten ihr nämlich leid, wenn sie im Regen und Schnee auf ihrem Kutschbock saßen. Den Arbeitsunfähigen hat sie sogar eine Pension ausgesetzt. Sie konnte es sich leisten. Sie war reich. Sehr reich. Haben Sie die alte Dame gekannt? Wie man es nimmt. Ich habe sie nur ein einziges Mal gesehen. Damals, als sie mit durchschnittener Kehle tot vor dem Kamin im Wohnzimmer ihres Hauses lag. Ermordet? Vor 20 Jahren. In der Presse hieß es damals der Fall der Barlow-Rubinen. Alice Barlow, die Kutschertante, hatte nämlich nicht nur das beste Herz, sondern auch die schönsten und seltensten Rubine von Großbritannien. In ihrem Familienkreis hieß es, die gute alte Alice sei sehr sorglos mit diesen Kostbarkeiten umgegangen und sie habe sie irgendwo in ihrem Schlafzimmer aufbewahrt. Sie schlief im obersten Stockwerk ihres Hauses. Der Mörder ist nach vollbrachter Tat im Hause geblieben und hat sich erst gegen Morgengrauen entfernt. Es konnte einwandfrei festgestellt werden, dass er lediglich einige Schmuckstücke von bescheidenem Wert hatte mitgehen lassen. Im Übrigen war das Haus in einem furchtbaren Durcheinander. Alles war von oben bis unten durchgewühlt, besonders im Oberstock. Im Schlafzimmer der alten Dame lag alles wild umher. Und wie hat man den Mörder entdeckt? Überhaupt nicht. Nehmen wir nun an, sie habe die Rubine auf eine so unvorstellbar raffinierte Weise versteckt, vielleicht eingemauert, vergraben oder im Gebälk verborgen, dass sich der Raubmörder um den Lohn seiner Tat gebracht sah. Denn der einzige Mensch, der ihm das Versteck hätte nennen können, lag mit durchschnittener Kehle vor ihm auf dem Boden. Hat die Polizei den Schmuck schließlich gefunden? Nein. Dann hat ihn der Mörder zum Schluss doch noch entdeckt und mitgenommen. Das Gleiche hat Scotland Yard angenommen. An sich eine durchaus plausible Annahme, um den Fall ruhen zu lassen. Aber mich hat er nicht ruhen lassen. Sie glauben, dass der Mörder noch lebt und sich irgendwo ungestraft seines Raubes erfreut? Dass er noch lebt, steht für mich fest. Dass er sich seines Raubes erfreut, scheint mir mehr als unwahrscheinlich. Wieso? Ja, weil er meiner Ansicht nach die Barlow-Rubine immer noch nicht gefunden hat. Dann müssten Sie ja noch dort sein, wo sie die Kutschertante versteckt hat. Das halten Sie für möglich? Für mehr als wahrscheinlich. Das heißt, wenn meine damalige Theorie richtig war. Was meinen Sie? Halten Sie es für möglich, dass unser Raubmörder die Tugend der Standhaftigkeit mit einem unverwüstlichen Optimismus verbindet und die Hoffnung hegt, er könne den Schatz, der im Hause seines längst ermordeten Opfers verborgen liegt, eines Tages doch noch heben? Wohl möglich, aber... Warum soll so ein Mann nicht Jahre warten? Längst ist Gras über seine Untat gewachsen. Aber das Haus steht noch. Es ist sogar zu verkaufen. Der Mann kann ja in der langen Zwischenzeit vielerlei andere Dinge getan haben. Er konnte sich eine Frau nehmen, vielleicht sogar zwei oder mehr. Vielleicht hat er die eine oder andere beerbt oder hatte wenigstens ihr Geld zur Verfügung. Warum soll er das Haus mit dem ungehobenen Schatz darin nicht kaufen und seine Nachforschungen nicht in aller Gründlichkeit dort wieder aufnehmen, wo er sie in jener Mordnacht abbrechen musste? Der Mann weiß genau, was er will. Er will... Still! Das Licht! Es hat gezuckt. Jetzt ist er zurückgekommen und hat oben das Gas angezündet. Da! Sehen Sie, das Licht ist schwächer geworden. Sie müssen fort, schnell. Na, immer langsam. Er merkt es. Er ist im Haus, er merkt alles. Bella Reut, Sie dürfen jetzt auf keinen Fall den Kopf verlieren. Sie sehen jetzt, dass Sie mir restlos vertrauen dürfen und dass meine Theorie richtig ist. Wir sind in dem Haus. Was für ein Haus? Das Haus der Kutschertante. Das ist das Zimmer, in dem ich vor 20 Jahren war. Dort vor dem Kamin lag die Leiche der ermordeten Alice Barlow. Die ganze Nacht. Und der Mörder durchstöberte das Haus und wütete im obersten Stockwerk. Er suchte damals bei Kerzenlicht. Heute brennt er Gaslicht. Aber das oben ist doch mein Mann. Vollkommen richtig. Ihr Mann. Der Mann. Trinken Sie. Schnell. Alles auf einen Zug. Wir haben jetzt eine Menge zu erledigen. Trinken Sie. So. In diesem Zimmer. Auf diesem Sessel. Wie können Sie das behaupten? Weil ich hier war. Vor 20 Jahren. Sie sind wahnsinnig. Ich kenne doch meinen Mann. Wir sind 4 Jahre miteinander verheiratet. Ich glaube Ihnen nicht. Bella Reut. Nennen Sie mich doch nicht immer Bella Reut. Ich bin Mrs. Manningham. Bitte sehr. Aber hören Sie. Unter den verschiedenen Cousinen, Vettern, Nichten der Ermordeten, deren Einvernehmen mir damals anvertraut war, befand sich ein junger Mann namens Sidney Power. Power? Sidney Power. Sagt Ihnen der Name etwas? Nein. Er war mit der Verstorbenen um mehrere Ecken herum verwandt und half ihr gelegentlich bei ihren humanitären Werken. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis für Zahlen, aber ein ausgeprägt gutes für Gesichter. Ja, und das Gesicht dieses Power ist vor etwa 5 Wochen plötzlich wieder vor mir aufgetaucht. Der Mann ist inzwischen 20 Jahre älter geworden, aber das hat mich weniger irritiert und überrascht als... Was? Als die Dame, die bei ihm war und der Ort, wo ich die beiden sah. Wer war die Dame? Sie. Und sie gingen zusammen nebenan in die Kolonialwarenhandlung und dann wieder zurück ins Haus. Sie wollen also damit sagen, dass dieser Sidney Power mein Gatte ist? Wenn Sie mich das vor 3 Wochen gefragt hätten, hätte ich gesagt, ja. Heute lautet meine Antwort, nein. Wollen Sie mich wahnsinnig machen? Nein, Bella Reut. Es besteht nicht die mindeste Gefahr, dass Sie Ihren Verstand verlieren. Es bestand jedoch eine sehr große Gefahr, dass Sie auf die raffinierteste Weise um Ihren Verstand gebracht werden. Von wem, brauche ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Aber warum, warum? Weil er ein Verbrecher ist, der sich des Nachts in sein eigenes Haus schleicht, um etwas zu suchen, was er vor 20 Jahren nicht gefunden hat. Weil er Angst hat, Ihr klarer Verstand könne sehr bald hinter seine Schliche kommen. Der Mann heißt so wenig Manningham, wie ich Johnny heiße. Er ist Ellis Ballos Mörder Sidney Power, der seinen Namen geändert hat. Er hat nicht nur dieses Haus, er hat auch das Nachbarhaus gekauft. Fast jeden Abend verlässt er dieses Haus, geht um das Hausquadrat herum und betritt das zurzeit unbewohnte Nachbarhaus durch den rückwärtigen Eingang. Dort steigt er über den Estrich aufs Dach, klettert über die Brandmauer auf dieses Dach, kriecht durch ein Dachfenster in den Bodenraum und begibt sich von da in das oberste Stockwerk, in die ehemaligen Schlaf- und Ankleideräume der Kutschertante. Ich habe ihn selber bei seiner Klettertour beobachtet. Ich kann nur sagen, seien Sie glücklich, dass Sie mit diesem besessenen Schurken nicht verheiratet sind. Jack und ich sind richtig getraut. Richtig getraut hätte ich an Ihrer Stelle diesem Jack nie. Ich hätte zumindest vorher genaue Auskünfte eingeholt. Sie wären dann ebenso wie ich auf die Existenz einer Frau gestoßen, die gesetzlich mit ihm verheiratet ist. Wo ist diese Frau? Sie befindet sich irgendwo in Australien. Dort hat er etliche Jahre gelebt. Das wussten Sie wohl auch nicht? Nein. Er wusste, warum. Schade, dass diese Frau jetzt nicht zur Stelle ist. Ich befinde mich in einer gewissen Klemme. Sie scheinen Ihrer Sache noch nicht so ganz sicher zu sein. Vollkommen sicher. Aber ich kann dem Hohen Gericht nicht das Gaslicht als Zeugen vorführen. Ich brauche schlüssige Unterlagen. Und Sie halten mich für eine Frau, die Ihren Mann verrät? Was Sie mir da erzählen, kann eine Verleumdung sein. Herr Inspektor, geben Sie sich keinen falschen Hoffnungen hin. Ich verrate ihn nicht. Den Mann, der Sie verraten hat, der Sie zu Tode quält. Gehen Sie augenblicklich. Bella Reut! Glauben Sie, dass ich Sie anlüge? Nein. Ich glaube Ihnen. Was für Beweise brauchen Sie? Was wünschen Sie von mir? Seine Ausweispapiere, seine Korrespondenz. Sie müssen hier in der Wohnung sein. Fragt sich nur wo. Vielleicht einen kleinen Schreibtisch. Aber er ist verschlossen. Nur Geduld. Ich habe Talent zum Einbrecher. Wollen mal sehen, was da zum Vorschein kommt. Das kleine Zauberding nennt sich Dieter. Nein, das erlaube ich nicht. Das muss er doch merken. Arbeiten wir zusammen oder arbeiten Sie gegen mich? Wir arbeiten zusammen. Geben Sie Acht, dass Sie nichts beschädigen. Er merkt es. Der Schlüssel passt. Jetzt werden wir ja sehen, ob... Halt! Um Gottes Willen. Sehen Sie nicht das Gaslicht. Es wird heller. Er kommt zurück. Schade. Rasch. Gehen Sie schleunigst. Wieso kommt er so schnell zurück? Er ist doch kaum erst hinaufgegangen. Er tut immer das Unerwartete. Beeilen Sie sich. Möchten Sie bitte die Freundlichkeit haben und Ihre Elisabeth läuten? Was wollen Sie denn von ihr? Tun Sie bitte, was ich gesagt habe. Warum gehen Sie nicht? Meinen Sie, er springt von dort oben direkt hier zum Fenster herein? Haben wir nichts liegen lassen? Nein, nein, nein. Doch. Ihren Whisky. Ich sag's ja. Sie sind der geborene Kriminalpolizist. Vergessen Sie die Gläser nicht. Nein, nein, nein, nein. Nur gehen Sie. Madam? Kommen Sie herein, möchten Sie Ihrer Herrin einen großen Gefallen erweisen und mir auch. Damit Vergnügen, mein Herr. Der Herr dieses Hauses wird in etwa 4 Minuten zurück sein. Ich möchte ihn nicht in die Verlegenheit bringen, dass er mich aus seinem Hause herauskommen sieht. Das würde ihn nur unnütz aufregen. Könnten Sie mich für kurze Zeit bei sich in der Küche verstecken? Es geht nicht in der Küche, Nancy ist da. Sie haben mir doch gesagt, dass sie heute Ausgang hat. Ja, aber sie ist noch nicht weg. Verdammt, weiß sie, dass ich da bin? Hat sie mich kommen hören? Nein, nein, da war sie Gott sei Dank in der Waschküche. Ein Glück, also in der Küche geht es nicht, wo sonst rasch. Denken Sie nach. Was ist das für eine Tür? Das ist die Garderobe, da hat der Herr seine Sachen. Gehen Sie da hinein. Wird gemacht. Entschuldigen Sie, Madame. Ach, Elisabeth, Ich habe solche Angst. Das brauchen Sie nicht, liebe gnädige Frau. Der versteht sein Geschäft. Der weiß, was er will. Ihr Vertrauen ehrt mich. Und herzlichen Dank für die tadellose Unterkunft. Jetzt gehen Sie schleunigst ins Bett, Bella. Und Sie, Elisabeth, in Ihre Kammer. Ja. Rasch, machen Sie das Licht aus. Bella, Sie haben Kopfweh. Verstanden? Rasendes Kopfweh. So, und jetzt fort. Sie gehen dort hinaus und ich hier hinein. Sie haben geläutet, gnädiger Herr. Allerdings. Wo ist Mrs. Manningham? Sie hat Kopfweh. Sie sagte, sie wolle sich hinlegen. Lächerliche Empfindlichkeit. Sie hätten ihr dazu geraten, sagte sie mir. Keine Spur. Gute Nacht, gnädiger Herr. Lissy? Ja? Warum haben Sie den Tisch nicht abgeräumt? Entschuldigen Sie. Wollen Sie noch zu Abend essen? Allerdings. Aber nicht hier. Sie gehen noch einmal fort. Allerdings. Ich nehme mein Abendessen woanders. Ich bin nur hergekommen, um einen frischen Kragen umzulegen. Darf ich Ihnen einen holen? Wissen Sie denn, wo meine Kragen liegen? Ja, gewiss, in der Garderobe. Wissen Sie, welche Sorte von Kragen ich nehmen will? Ich weiß schon. Da wissen Sie mehr als ich. Überlassen Sie dieses Geschäft mir, liebe Lissy. Wenn es mir an den Kragen geht, bin ich selbst bei der Hand, wenn Sie nichts dagegen haben. Lissy, was hatten Sie heute für einen Eindruck von meiner Frau? In welcher Beziehung, gnädiger Herr? Was Ihre Gesundheit angeht. Ich weiß nicht, Mr. Manningham. Sie fühlt sich wohl nicht recht in Ordnung. Das kann man wohl sagen. Nicht recht in Ordnung. Ich habe schon einen Arzt ins Vertrauen gezogen. Morgen kommt er und untersucht meine Frau. Es muss etwas geschehen. Ja. Sie können alles bezeugen, dass die Frau geisteskrank ist, dass sie die unsinnigsten Dinge versteckt verliert, immer zu Kopfweh hat? Melancholische Anfälle? Werden Sie nichts vergessen? Nein. Auch nicht die Geschichte mit dem Hund? Das müssen Sie auch sagen. Ich werde alles sagen. Ich danke Ihnen, Lissy. Sie sind ein treues Geschöpf. Sie werden belohnt werden. Ich gehe jetzt noch ein bisschen aus. Gute Nacht, Lissy. Gute Nacht. Gott sei Dank, endlich ist er weg. Euer Garderobenschrank hat eine Architektur wie ein Labyrinth. Ich habe Angst um Sie ausgestanden. Ich danke Ihnen. Ich muss noch mal den Schreibtisch bearbeiten. Ich habe ihn weggehen sehen. Weshalb ist er denn zurückgekommen? Was hat er gewollt? Einen frischen Kragen. Elisabeth, machen Sie uns noch einen Tee? Gern. Ich bin vor Angst fast gestorben. Ohne Einsatz kein Preis. Sehen Sie? Bloß ein bisschen zureden, dann gibt's ein alter Kasten schon nach. Oh weh, das ist eine ganz miserable Ausbeute. Nicht ein Ausweispapier. Was haben Sie denn da in der Hand? Auch nur eine Rechnung. Ja, nur eine Rechnung von einer Kolonialwarenhandlung. Herr Inspektor, diese Rechnung, er hat sie mir zur Aufbewahrung gegeben. Und heute Abend ging er tobend weg, weil sie verschwunden war. Na, jetzt ist sie ja wieder da. Lassen Sie sehen, ob da noch etwas ist. Meine Uhr, meine Brosche, die er mir selber geschenkt hat. Erst geschenkt, dann gestohlen. Diese Uhr verschwand vor 14 Tagen. Die Brosche vermisse ich schon seit einem Vierteljahr. Er behauptete, ich hätte sie aus pathologischer Boshaftigkeit versteckt. Jeden Zoll dieser Wohnung hat er durchsucht. Sogar die Dielen hat er aufgehoben. Um zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Er hat natürlich nicht nach diesen Kleinigkeiten gesucht, der Herr. Wo ist die Uhr? Hier. Wo lag die Uhr? Ach, da hinten. Ja, so. Nun, die Brosche. Ein nettes Stück. Nicht viel wert, aber nett. Eigentlich mehr etwas für eine ältere Dame. Wann hat er Ihnen denn die geschenkt? Nach der Hochzeit. Die hat er irgendwo aus zweiter oder dritter Hand gekauft. Woher wissen Sie das so genau? Weil im Innern der Brosche eine Widmung ist. Im Innern der Brosche? Ja, aber nicht für mich. Ich bin erst vor einem halben Jahr dahinter gekommen, ganz durch Zufall. Ach, das muss ich mir mal anschauen. Wo ist die Widmung? Da ist ein Vexierschloss. Erst muss man diese Nadel ganz zurückklappen, so. Und dann zuerst nach links und nachher nach rechts schieben. Jetzt öffnet sich die Innenseite wie ein Stern, sehen Sie? Sehr merkwürdig. Was sind das für Löcher da drin? Darin waren Steine. Ich habe selber herausgenommen, Sie saßen so locker. Ach, haben Sie die Steine zufällig noch? Die würde ich mir gerne einmal ansehen. Wäre das möglich? Gewiss. In einer von diesen Vasen hier müssen sie wohl sein. Es müssen im Ganzen 9 Stück sein. Ja, da sind sie. Wenigstens ein Teil. Genügt Ihnen das? Schauen Sie nach, ob Sie die anderen auch finden. Haben Sie die Widmung gelesen? Ja, warum? Meiner teuren Mary in Treue CB, 16. September 1849. Fällt Ihnen dann nicht irgendetwas auf? Haben Sie die 4 anderen Steine gefunden? Ja, hier. CB. 1, 2, 3, 4. CB, ein Erbstück. Das ist der Barlow-Rubinenschatz. CB. Der Vater der Kutschertante war Charles Barlow. Lord Siegelbewahrer Charles Barlow. Und hier vor Ihren Augen liegen mindestens 12.000 Pfund Sterling. Die alte Dame war gescheiter als wir alle zusammen, der Mörder eingeschlossen. Das war ihr Versteck. In einem ganz billigen Kleiderverschluss, den sie alle Tage trug. Legen Sie bitte das Ding wieder an seinen Platz. Und überhaupt, wir müssen den Schreibtisch wieder in Ordnung bringen. Wann denken Sie wieder zu Hause sein? Im Allgemeinen kommt er nicht vor 11. Ich denke, das genügt. Ja, aber Sie wollten doch seine Ausweispapiere. Die Rubine sind der beste Ausweis. Jetzt wollen wir einmal sehen, was unsere höchste Behörde daraufhin anfängt. Ja, aber was soll ich denn nun tun? Sie begeben sich unverzüglich ins Bett. Ja, aber... Unverzüglich! Ihr Kopf hat sich verschlimmert. Seien Sie krank, seien Sie irgendwas, aber hüten Sie das Bett. Allerdings, Nancy. Das ganze Haus hat sich anscheinend schlafen gelegt, ohne daran zu denken, dass wir noch eine Kleinigkeit essen wollen. In der Küche steht alles bereit, gnädiger Herr, wie immer. Das Hereinbringen ist doch sonst Sache der gnädigen Frau, nicht? Ganz recht, liebe Nancy. Dann übernimmst du jetzt die Funktionen der gnädigen Frau. Gern. Und bringst mir die Milch und das Gebäck. Mit Vergnügen, gnädiger Herr. Und geh gleich hinauf zu meiner Frau und sage ihr, sie soll in 10 Minuten hier unten sein. Ich habe mit ihr zu reden. Sie hat Kopfschmerzen und möchte schlafen. Kannst du dich zufällig erinnern, dass die gnädige Frau einmal kein Kopfweh gehabt hat? Nicht, dass ich wüsste, gnädiger Herr. Komm einmal bitte hierher, mein Kind. Noch etwas näher. Nah genug, gnädiger Herr? Weißt du, warum ich dich engagiert habe? Weil du Augen im Kopf hast. Küss mich. Weißt du, Nancy, morgen sind wir ganz unter uns. Gib mir ein Pfand. Was soll ich dir denn... Na schön. Aber du darfst es nicht anlegen, bevor ich es dir erlaube. Was schenkst du mir denn? Was ist denn mit dem Schloss passiert? Es klemmt. Da hat doch jemand... Na! Sieht aus, als jemand aufgebrochen. Du kriegst es morgen. Morgen, morgen. Geh hinaus, ich habe etwas Wichtiges zu erledigen. Auf einmal? Ich bitte dich, geh schlafen. Ich bin gar nicht müde. Mach mich nicht nervös, geh jetzt. Ja? Wenn der gnädige Herr plötzlich schlechter Laune ist... Gute Nacht, Nancy. Gute Nacht, Euer Lordschaft. Nancy? Ja? Sei so gut, Nancy, und geh sofort hinauf zu Mrs. Manningham. Und sage ihr... Was soll ich denn? Sie soll sofort herunterkommen, ganz gleich, ob sie Kopfschmerzen hat oder sonst etwas. Damit wirst du keinen Erfolg haben. Sie hat sich nämlich eingeregelt. Da. Nimm diesen Zettel. Carrie sehen. Den schiebst du jetzt der schwachsinnigen Person unter der Tür hindurch in ihr Zimmer. Wird gemacht, mein guter Jack. Mein guter Jack. Sie kommt. Jetzt gib sie aber gehörig, hörst du? Hat sie angebissen? Wie der Karpfmann der Angel. Na, was kriege ich jetzt? Du gehst jetzt auf dein Zimmer und kommst erst wieder herunter, wenn ich dich rufe. Ich will aber dabei sein. Das Theater will ich mir nicht entgehen lassen. Geh zu Bett. Nein. Also wenn du gehorchst, darfst du dir was wünschen. Kriege ich es auch? Sag erst, was du willst. Dass nicht sie morgen mit dir ins Theater geht. Das dürfte ihr allerdings schwerfallen. Sondern ich. Aber nur, wenn du augenblicklich verschwindest. Wollen Sie mich freundlichst vorbeilassen, Madam? Bitte. Also, vergiss nicht. Setz dich hier in den Sessel. Wo ist Carrie? Carrie? Wovon redest du? Mein Hund? Hast du nicht behauptet, er sei hier? Du redest irre. Ich weiß von keinem Hund. Dann bist du geisteskrank, du Armer. Du weißt nicht mehr, was du redest und tust. Hier, auf diesem Zettel, hast du vor wenigen Minuten noch geschrieben, dass du den Hund hier hast. Der Köter war ein Köder, um dich hierher zu locken. Auf so etwas kann doch nur ein Wahnsinniger kommen. Mein alter Freund hat ganz recht. Wenn hier im Hause einer verrückt ist, dann bist du es. Du hast einen alten Freund? Ach, komm, setz dich nur hübsch hierher, meine Liebe. Nein! Warum denn nicht? Ich stehe hier ganz gut. Also setz dich! Schön. Nur wenn du mich bittest, mein armer Jack. Du bist ja auf einmal sehr mutig geworden. Schluss! Setz dich dort in den Sessel. Ich rate dir im Guten. Aber, Jack, der Platz ist doch besetzt. Was heißt das? Da sitzt die alte Dame. Willst du mich ihr nicht vorstellen? Nee, ich sehe niemanden. Soll ich Elisabeth läuten, damit wir sie fragen, ob sie die alte Dame sieht? Oder die schöne Nancy? Nein, die besser nicht. Sie erzählt alles Herrn Booker, dann sickert es durch. Bella. Ja, mein armer Jack. Sage nicht mein armer Jack, das macht mich wahnsinnig. Du bist es ja schon, mein armer Jack. Jetzt habe ich es satt. Wenn du nicht augenblicklich mit deinen Vaseleien aufhörst und dich dort in den Sessel setzt. Leg das Messer weg. Nicht so schnell, mein armer Jack. Du warst ja sonst so geduldig. Ich habe dir noch vieles zu erzählen, was dich interessieren wird. Ich kann es dir, wenn du solchen Wert darauf legst, auch in dem Sessel erzählen. Wenn die alte Dame so freundlich ist und mir ein bisschen Platz macht. Noch mehr solcher Faseleien. Gewiss, mein armer Jack. Zum Beispiel... Zum Beispiel mich. Wer ist das? Gott sei Dank. Wie kommen Sie hierher? Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Geh in dein Zimmer, Bella. Eine vortreffliche Idee. Gehen Sie, Frau Bella. Wollen Sie jetzt gefälligst die Güte haben, mir Ihren Namen zu sagen und was Sie hier wollen? Zigarre gefällig. Ach. Wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Sagen Sie einmal, wollten Sie hier einbrechen? Wenn Sie nicht auf der Stelle sagen, was Sie hier beabsichtigen, hole ich einen Schutzmann und lasse Sie abführen. Ein Bombeneinfall. Holen Sie einen Schutzmann. Worauf warten Sie? Ich kann Sie auch eigenhändig hinauswerfen. Da müssen Sie sich aber kolossal beeilen, denn... Nein, auch dazu ist es jetzt leider zu spät. Sehen Sie das Gaslicht? Jetzt wird es dunkler und dunkler. Kindische Mätzchen. Die Geister der Gerechtigkeit sind eingetreten und haben ein Licht angezündet. Sie sind ja geisteskrank. So wenig wie Bella Reuth. In einem verwunschenen Haus wie diesem sieht man Geister, auch wenn man nicht verrückt ist. Ich kann Ihnen gern bestätigen, auch ich sehe die alte Frau. Da? Ja. Sie trägt eine Brosche mit einem Vexierschloss und denkt, wie sie andere Menschen glücklich machen könnte. Jetzt sehe ich noch einen Geist. Da. Zum Greifen nah. Ein hübscher, etwas auffallend angezogener Mann. In seinen Augen lauert der Mord. Sehen Sie ihn auch, Mr. Manningham? Erkennen Sie ihn? Wissen Sie, wie er heißt? Jetzt zieht ihn die alte Frau. Schreit auf. Hilfe! Ein Rasiermesser schneidet ihr die Kehle durch. Was soll das heißen? Ich verstehe kein Wort. Der junge Mann reißt der Kutschertante zwei Ringe vom Finger und die alte Brosche mit dem Vixierschloss vom Busen. Er sucht und wühlt und findet nie, was er sucht. Und was der systematische Räuber in 20 Jahren nicht fand, steckt in jener Brosche mit dem Vixierschloss. Ja, wenn Sie gewusst hätten, dass sich im Innern der Brosche die Balo-Rubine befand. Das darf nicht. Das ist aber wahr, jawohl. Die Rubine lagen die ganze Zeit hier herum, aber dort, wo niemand sie vermutet hätte. Die Droschkenkutscher von London bekommen ihr Festmahl und sie einen Strick um den Hals. Sidney Power. Sie, bilden Sie sich nur nicht ein, dass Sie mit solchen Informationen das Zimmer verlassen. Wir gehen gemeinsam, wie es sich für einen solchen Anlass geziemt. Mit entsprechendem Gefolge. Es steht schon bereit. Es hat mir seine Anwesenheit auf dem für dieses Haus charakteristischen Wege mitgeteilt. Das Gaslicht wurde oben angezündet. Darum ist es hier dunkler geworden. Sie kennen das doch. Verfluchter Hund! Schön, meine Herren Kriminalbeamte. Sie kommen im rechten Moment. Sidney Power, im Namen Ihrer Majestät der Königin, Sie sind verhaftet. Unter Anklage des Raubmordes begangen an Frau Alice Ballo. Erster Verhaftungsbefehl. Führen Sie ihn ab. Inspektor Raff. Ich möchte diesen Mann sprechen. Sidney Power? Nur kurz. Bitte erlauben Sie es. Gut. Ausnahmsweise. Meine Herren, binden Sie diesen Mann hier am Lehnstuhl fest. Wir warten draußen, Bella. Niemand wird horchen? Niemand. Kommen Sie, meine Herren. Das hast du gut gemacht, Bella. Hab dich immer geliebt. Du musst mir jetzt einen Dienst erweisen. Du musst nur diese Riemen durchschneiden. Hol mein Rasiermesser. Es liegt im Ankleidezimmer. Schnell! Du weißt, wo es liegt. Ich weiß. Schnell! Verfluchte, whatever, verfluchte. Hier ist das Messer. Ich habe es gefunden. Brav, Bella. Jetzt schneide. Es geht ganz rasch. Ganz leicht. Leichter, als einer gutherzigen alten Verwandten die Kehle damit zu durchschneiden? Die Riemen! Schneide die Riemen durch! Was tust du? Warum wirfst du das Messer weg? Du bist ja verrückt! Natürlich bin ich verrückt. Du hast es ja immer gesagt. Nein. Heb das Messer auf! Hilf mir! Ich bin dein Mann! Das muss ein Irrtum sein, Jack. Deine Frau ist in Australien. Ich bin nur eine boshafte, tückische Geisteskranke. Du hast es ja selbst oft genug gesagt. Und hast mich mit kalter Berechnung fast um meinen Verstand gebracht. Meine Herren, ich habe gesagt, was ich ihm sagen musste. Bringen Sie den Mann weg, ich kenne ihn nicht. Wie Sie aussehen, Bella. Wie Sie dastehen, wie die Gerechtigkeit selbst. 10 Jahre jünger sehen Sie aus, Mrs. Manningham. Ich bin keine Mrs. Manningham mehr. Ich bin wieder ein gesunder Mensch. Sie hörten Gaslicht von Patrick Hamilton. Mrs. Bella Manningham, Ursula Wondrak. Mr. Jack Manningham, Dietmar Schönherr. Der Inspektor, Gustl Beyerhammer. Elisabeth, Isolde Stiegler. Nancy, Biggie Fischer. Aufnahme und Schnitt, Josef Adelberger und Martha Prosser. Regie in dieser Produktion des ORF-Landesstudios Salzburg aus dem Jahr 1975 führte Klaus Gmeiner, von dem auch die Hörfunkbearbeitung stammt.